Eine britische Regierungsdelegation inspizierte das sowjetische Chemiewaffenzentrum in Schikhany an der Wolga. Sie zeigte sich enttäuscht darüber, dass ihr die Genehmigung zum Besuch zweier Anlagen außerhalb von Schikhany nicht kurzfristig erteilt wurde. Der sowjetische General Pikalov erklärte, die beiden Anlagen gehörten nicht in die Kompetenz des Verteidigungsministeriums und die erforderliche Genehmigung des Ministeriums für chemische Produktion habe in so kurzer Zeit nicht eingeholt werden können. Die Regierung in Moskau erließ eine Amnestie für alle rund 200 Soldaten, die im Afghanistan-Krieg desertiert sind. Generalstaatsanwalt Sucharow kündigte an, dass alle Deserteure ohne Benachteiligung in die sowjetische Gesellschaft wieder eingegliedert würden. Im Handel mit dem Westen schreibt die Sowjetunion jetzt wieder rote Zahlen. Im Warenaustausch mit den nicht-kommunistischen Ländern erzielte sie ein Minus von rund 3 Milliarden Mark. Im vergangenen Jahr hatte die Sowjetunion noch einen leichten Überschuss erzielt. 2 Tage vor den Präsidentschafts- und Kongresswahlen in Mexiko ist der Wahlkampfleiter des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Cárdenas Ovando ermordet aufgefunden worden. Nach dem Abkommen können die Experten die Zahl von Flugkörpern, die Abschussvorrichtungen und die Zusatzausrüstungen in 6 Stützpunkten auf deutschem Boden nachprüfen. Die sowjetische Delegation besteht aus 19 Personen. Ihr Chefinspektor, Wladimir Akimenko, lobte den Mittelstreckenvertrag als einen Meilenstein in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen, weil er die Menschheit vor dem Risiko eines atomaren Massenmordes bewahren könnte. Einzelheiten über den Auftrag der Inspektoren erfahren Sie von unserem Bonner Korrespondenten Hans Linketscher. Artikel 11 des Vertrages über die Beseitigung von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite gibt den beiden Vertragsstaaten USA und UdSSR das Recht, Inspektionen an Ort und Stelle durchzuführen. Die Bundesrepublik als Stationierungsland von Pershing 2 und Großmissile hatte sich als Nicht-Vertragspartner Anfang Mai in einer Note bereit erklärt, Inspektionen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland zuzulassen. Am 1. Juni dieses Jahres, durch den Austausch der Ratifikationsurkunden, trat das Übereinkommen zur Vernichtung von Atomwaffen in Kraft. 30 Tage nach Gültigkeit dieses Vertrages, so hatte man vereinbart, hat jede Vertragspartei das Recht, alle Flugkörperstützpunkte und Flugkörperunterstützungseinrichtungen zu besuchen. Nicht erlaubt ist die Inspektion in den Hallen der Raketenfabriken sowie aller Beseitigungseinrichtungen. Wie ist das Verfahren für die Bundesrepublik geregelt? Hierzulande können in den ersten 3 Jahren nach Inkrafttreten des Vertrages bis zu 10 Verdachtskontrollen jährlich durchgeführt werden. In 6 militärischen Einrichtungen sind Inspektionen erlaubt. In Schwäbisch Gmünd, Mutlangen, in Heilbronn-Waldheide, in Neu-Ulm, außerdem in Wischheim-Hasselbach, in Weilerbach und im Frankfurter Stadtteil Hausen. Damit die Sowjetunion ganz sicher sein kann, dass die USA nicht doch noch unter der Hand Mittelstreckenwaffen hier gelassen oder hierher transportiert haben, sind auch in den darauffolgenden 10 Jahren noch insgesamt 12 Kontrollen gestattet. Für die Überprüfung in der Bundesrepublik sind feste Rituale vorgesehen. Einreiseort ist der Frankfurter Flughafen. Mindestens 16 Stunden vor der Ankunft des Inspektionsteams aus der Sowjetunion müssen die USA von dem bevorstehenden Besuch informiert werden. Ist die Expertengruppe gelandet, soll sie innerhalb von 4 bis 48 Stunden die Einrichtungen benennen, die sie inspizieren möchte. Sobald der Besichtigungsort feststeht, wird das Inspektionsteam innerhalb von 9 Stunden dorthin begleitet. Das Inspektionsteam, das aus nicht mehr als 10 Personen bestehen darf, wird sich auf dem Territorium der Bundesrepublik nicht ohne amerikanische und deutsche Begleitung bewegen dürfen. Die Gruppe kann bis zu 24 Stunden lang kontrollieren. Fotografieren und Messungen sind erlaubt. Der sowjetische Inspektionsbericht, der nach Abschluss der Kontrolle ausgearbeitet wird, wird von den Amerikanern überprüft. Eventuelle Unklarheiten müssen vor Ort ausgeräumt werden. Danach kehrt die sowjetische Gruppe entweder nach Frankfurt zurück oder fährt zu einem anderen Stationierungsort, um eine weitere Inspektion vorzunehmen. Generalsekretär Gorbatschow hatte vorgeschlagen, das bislang von Andrei Gromyko bekleidete und rein repräsentative Amt mit weitgehenden Befugnissen in innen- und außenpolitischen Schlüsselfragen auszustatten. In anderen Resolutionen heißt es, es sei schwierig, die Bremser des Perestroika-Kurses zu überzeugen, jeder Sowjetbürger habe das unveräußerliche Recht auf Information und die Versorgung des Volkes mit Lebensmitteln müsse spürbar verbessert werden. Als die Vereinigten Staaten ihre Kriegsschiffe in den Persischen Golf schickten, geschah das, um die zivile Schifffahrt vor den Kriegsparteien Iran und Irak zu schützen. Doch bereits vor etwas über einem Jahr, als die US-Fregatte Stark von einer irakischen Rakete getroffen wurde und 37 Matrosen starben, stellten viele Amerikaner die Frage, lohnt sich dieser Einsatz? Und jetzt, nach dem Abschuss des iranischen Airbus durch ein US-Kriegsschiff im Golf, jetzt, nachdem sich Amerikas Schutzfunktion quasi ins Gegenteil verkehrte, flammt die Diskussion um diese Frage weltweit erneut auf. Für die Führung des Iran ist er ein kaltblütiges Massaker und Anlass, den USA den totalen Krieg zu erklären. Irans Botschafter Mustafa wie heute in Bonn. Wenn im kleinsten Raum mit dutzenden Kriegsschiffen notorische Interessenpolitik betrieben wird, bleibt die Katastrophe nicht aus. Schon gar nicht, wenn man einen Vorwand sucht, um sie herbeizuführen. Einen Tag vor dem Abschuss der iranischen Passagiermaschine wurde der Kommandeur der amerikanischen Flotte im Persischen Golf, General George Christ, mit den Worten zitiert, die US-Navy suche einen Vorwand, um die iranische Marinebasis Kuhestanak in der Region anzugreifen. Die menschenverachtende Arroganz der westlichen Supermacht geht so weit, dass sie auf der Suche nach diesem Vorwand nicht einmal vor den Passagierflugzeugen Halt macht. 290 Menschenleben sollen die gewünschte iranische Reaktion hervorrufen, um die darauf folgenden amerikanischen Angriffe zu rechtfertigen. In Beirut wurden bereits Morddrohungen gegen die dort festgehaltenen amerikanischen Geiseln ausgesprochen. In den sowjetischen Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan halten die Unruhen an. Da die Kremlführung nicht bereit ist, die Forderungen der völkischen Minderheiten nach mehr Unabhängigkeit und vor allem eigenen Gebieten zu erfüllen, weil sie dann die Union aufs Spiel setzen würde, gehen die Demonstrationen, vor allem der Armenier, in der Exklave Bergkarabach weiter. Sie fordern den Anschluss an die Republik Armenien, weil sie sich in Aserbaidschan unterdrückt fühlen. Da für Westjournalisten die Reise in die Unruhegebiete verboten ist, sind sie auf Informationen aus offiziellen Quellen und aus Dissidentenkreisen in Moskau angewiesen. Dort war zu erfahren, dass es zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und armenischen Demonstranten auf dem Flughafen Erevan, der Hauptstadt Armeniens, gekommen ist. Dazu der Bericht von Johannes Grotzki aus Moskau. Der Referent des armenischen Außenministers war heute Vormittag der meistgefragte Mann unter den Moskauer Korrespondenten. Denn seit den Streiktagen in Erevan haben die dortigen Behörden den ausländischen Journalisten immer bereitwillig Auskunft gegeben. So bestätigte auch heute Morgen in zahlreichen Telefongesprächen Stepan Vartanian aus der zwei Flugstunden entfernten Kaukasusrepublik, dass am Abend zuvor Ordnungskräfte auf dem Flughafen Svartnots bei Jerewan eingegriffen hätten. Verletzte, so der Sprecher, gab es auf beiden Seiten. Über Tote wisse er nichts. Allerdings könnten Verletzte vielleicht in zwei Tagen sterben oder am Leben bleiben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Zur Vorgeschichte aus der Sicht des armenischen Außenministeriums. Wie es dort heißt, haben Rechtsverletzer vor zwei Tagen die Mitarbeiter am Flughafen zu einem Streik aufgefordert. Allerdings ohne Erfolg. Daraufhin sind die Demonstranten in die Diensträume des Flughafens eingedrungen und haben den Flugverkehr lahmgelegt. Praktisch die gesamte Zeit über musste aus Sicherheitsgründen der Flughafen gesperrt werden. Nach der weiteren offiziellen Darstellung wurden Versuche unternommen, um die Demonstranten von der Unrechtmäßigkeit ihrer Aktion zu überzeugen. Nach diesen vergeblichen Versuchen seien die Kräfte der öffentlichen Ordnung zum Eingreifen gezwungen gewesen. Gegenüber anderen Korrespondenten hatte der armenische Sprecher erklärt, es habe sich dabei um Truppen gehandelt, die dem Innenministerium unterstellt seien, also keine regulären Soldaten der Armee. Der offizielle Sprecher betonte eigens, dass die, wie er sagte, Rechtsverletzer am Flughafen nichts zu tun hätten mit der Bewegung Bergkarabach. Nach Angaben des Streikkomitees in Jerewan, die über Moskauer Bürgerrechtskreise verbreitet wurden, sollen mehr als 40 Menschen bei diesen jüngsten Zusammenstößen teilweise schwer verletzt worden sein. Alle Informationen sind jedoch zur Stunde noch unvollständig. Sowohl die Parteizeitung Pravda als auch die Regierungszeitung Izvestia haben in kurzen Berichten über eine neuerliche Streik- und Demonstrationswelle in Armenien berichtet. Laut Pravda haben die Demonstranten die Form eines Ultimatums gewählt. Leider, so das Parteiblatt wörtlich, wurde der Aufruf zum Streik unterstützt. Im sowjetischen Fernsehen war bereits vorgestern ein Filmbericht aus Bergkarabach gezeigt worden, wo immer noch ein Generalstreik das gesamte öffentliche Leben lähmt. Mit den Losungen Lenin, Partia, Gorbatschow, so war im Fernsehen zu sehen, zogen dort in Stepanakert Tausende von Menschen durch die Straßen, um für einen Anschluss ihres Gebietes an Armenien zu demonstrieren. Derweil wurde in der jüngsten Nummer der deutschsprachigen Wochenzeitung Neues Leben erstmals die Forderung erhoben, dass auch die 2 Millionen Sowjetdeutsche einen Autonomiestatus erhalten sollen. Wo und in welcher Form das geschieht, so die Zeitung, muss von den Sowjetdeutschen selbst gemeinsam mit anderen Völkern unseres Landes entschieden werden. Die Sowjetunion hat den Abschuss eines iranischen Zivilflugzeuges durch den amerikanischen Raketenkreuzer Vincennes scharf verurteilt und den Abzug der US-Flotte aus dem Kriegsgebiet im Golf gefordert. Natürlich leisten die Vereinigten Staaten dieser Forderung keine Folge. Sie halten ihre Flottenpräsenz im Golf nach wie vor für nötig, um die Rohölversorgung der westlichen Welt zu sichern. Immerhin hat sich der amerikanische Präsident Reagan für den Irrtum seines Kreuzerkommandanten offiziell bei der Regierung in Teheran entschuldigt. RGW, Abkürzung für Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, gelegentlich auch noch als Comecon bezeichnet. Der RGW, im Ostblock so etwas wie das Gegenstück zur Europäischen Gemeinschaft, traf sich zur Jahrestagung in Prag. Sie ging heute zu Ende. Die Bilanz aus Prag, Karl Bringer. Die Spannungen zwischen den beiden Bruderstaaten Rumänien und Ungarn waren nicht auszuräumen. Ursprünglich war zur RGW-Tagung in Prag der ungarische Ministerpräsident und Parteichef Károly Grosz erwartet worden. Grosz jedoch fuhr nach Moskau zu Gesprächen mit dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow und ließ sich in Prag durch Josef Majai vertreten. Als Ergebnis der dreitägigen Sitzung wurde festgestellt, dass durch die sowjetisch-amerikanische Annäherung ein besseres weltpolitisches Klima geschaffen wurde, von dem auch die Wirtschaft profitieren soll. Die Delegationsführer der 10 Mitgliedstaaten unterstrichen auch die Bedeutung der All-Unions-Konferenz der KPdSU für die weiteren Beziehungen auch innerhalb der sozialistischen Gemeinschaft. Nur der rumänische Ministerpräsident Dascalescu hatte auf Hinweise auf die Moskauer Konferenz verzichtet. Die im RGW vereinten 10 kommunistischen Staaten sind nach ihrer heute in Prag zu Ende gegangenen Jahreskonferenz ihrem Ziel eines gemeinsamen Marktes kaum einen Schritt näher gekommen. Das hat seine Gründe sicher in dem Mangel an Wirtschaftskraft, der alle Ostblockstaaten im Vergleich zu ihren westlichen Nachbarn auszeichnet. Das liegt aber wohl auch an der politischen Uneinigkeit innerhalb des Comecon, der immerhin eine Brücke schlagen muss von der Perestroika-bewegten Sowjetunion bis hin zum Neostalinismus im Rumänien Ceausescus. So ist es nun auch kein Wunder, dass etwa die rumänische Delegation ihre Unterschrift unter das Schlusskommuniqué verweigerte. Den RGW-Gipfel kommentiert Klaus Kunze. Das RGW-Gipfeltreffen in Prag zeigt mehr Glasnost als Perestroika, mehr Offenheit als Umgestaltung. Rumänien, eines der 10 Vollmitglieder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, hat den Perspektivplan zur Schaffung der Grundlagen für einen gemeinsamen Markt nicht unterschrieben. Glasnost heißt ja auch in der Sowjetunion nicht restlose Offenheit, sondern eher Freigabe nicht mehr haltbarer Ideologie bzw. Tabuthemen. Glasnost hat den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe da ereilt, wo der Schein, den diese aufwendigen Gipfelveranstaltungen, die gemeinsamen Wirtschaftsperspektiven fest im planerischen Griff zu haben, wissenschaftlich und ehren abgesichert, wo dieser Schein einfach nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, weil er schon immer etwas gar nicht Bestehendes vorgaukelte. Die einheitlich verabschiedeten Papiere früherer Ratstreffen bauten auf planerische und bürokratische Illusionen, denen oberflächliche Betrachter im Westen erlagen, wenn sie glaubten, hinter dem RGW verberge sich etwas Ähnliches wie hinter der westlich-kapitalistischen EG oder der EFTA. Nichts ist vergleichbar, allenfalls vage Zielsetzungen. So sucht auch der östliche Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe gemeinsame Normen und Standards, Energieverbund, Arbeitsteilung, Verkehrs- und Informationswesen, Handelserleichterungen und so weiter. Aber der angestrebte gemeinsame Markt hat beispielsweise schon da erste Hindernisse zu überwinden, wo in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen keine Konvertibilität der östlichen Währungen nach ihrem tatsächlichen Wert, sondern ein künstlich festgelegter Rubel den Verkehr regelt. Solche Bremsen haben bis heute verhindert, dass ein echtes Interesse an Gemeinsamkeiten entsteht und haben stattdessen ein bescheidenes Geflecht bilateraler Beziehungen geschaffen. Heute ist es genau eine Woche her, dass in Moskau nach gerade Ungeheuerliches passierte. Bei der sogenannten All-Unions-Konferenz der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wurde Michail Gorbatschows Perestroika gewissermaßen zur sowjetischen Staatsideologie erhoben. Das heißt, auf dieser Konferenz war Kritik an bisherigen Tabuthemen in der UdSSR nicht nur erlaubt, sondern sie wurde geradezu zum Prinzip dieser Konferenz. Schon beim folgenden Gipfel der Comecon-Staaten in Prag Anfang dieser Woche wurde klar, dass viele Ostblockstaaten erhebliche Probleme mit Glasnost und Perestroika haben. Die Neostalinisten aus Ceausescus Rumänien zum Beispiel verweigerten ihre Unterschrift unter das Schlussdokument des Comecon-Gipfels, weil ihnen die ganze Moskauer Richtung nicht passt. Auch in der DDR tut man sich schwer mit offiziellen Stellungnahmen zur Moskauer Konferenz. Und so dauerte es bis heute, dass das SED-Zentralorgan Neues Deutschland seinen ersten Kommentar zur All-Unions-Konferenz bringt. Aus Ost-Berlin, Hartwig Heber. Überraschende neue Einsichten sind allerdings nicht in dem Kommentar zu finden, mit dem heute das SED-Zentralorgan Neues Deutschland erstmals offiziell und ausführlich zu den kontroversen Debatten im Kreml Stellung nimmt. So bleibt an der Darstellung vor allem bemerkenswert, dass sie so lange auf sich hat warten lassen, wenn es schließlich doch nur darum gegangen ist, die bisherige Position zu bestätigen und die Anwendbarkeit der sowjetischen Umgestaltung auch für die DDR ein weiteres Mal abzulehnen. Freundlicher zwar als bisher in der Form, aber doch unnachgiebig in der Sache. Erstmals wird immerhin die Konferenz als ein großes historisches Ereignis und als ein Markstein bezeichnet, wenn auch, wie gleich hinzugefügt wird, für das Leben des Sowjetvolkes. In gleicher Weise wird die Themenstellung der Diskussionen eingegrenzt. Es sei um breite Demokratisierung gegangen, aber eben die der sowjetischen Gesellschaft. Es sei über die weitere Entwicklung der Offenheit geredet worden, wiederum in der Sowjetgesellschaft. Und die Diskussion über die Reform des politischen Systems gelte dem des Landes. Nach solcher Klarstellung konnte dann die Bekundung großer Sympathie und aufrichtigen Interesses folgen für alles, was die Heimat des Roten Oktober, also die Sowjetunion, voranbringe. Aber es müsse, so hieß es anschließend, und so hat sich inzwischen auch SED-Chefideologe Kurt Hager bei anderer Gelegenheit geäußert, jede marxistisch-leninistische Partei Lösungen finden, die den konkreten nationalen Gegebenheiten und Erfordernissen am besten Rechnung trügen. In voller Verantwortung vor dem eigenen Volk. Und niemand sei in dieser Frage im Besitz eines Rezeptes, das für alle passt. Dies sei auch in Moskau zum Ausdruck gebracht worden. Die Diskussionen der KPDSU nimmt die SED somit gerade als Bestätigung dafür, dass sie auf die DDR nicht übertragbar sind, dass hier vielmehr der eingeschlagene Kurs unverändert fortgesetzt werden müsse. Dazu wird nicht nur auf die SED-Beschlüsse kontinuierlich von 1971 bis zum jüngsten Parteitag vor 2 Jahren verwiesen, sondern auch auf die, wie es im Neuen Deutschland heißt, Unterstützung des Volkes und aller in der Nationalen Front der DDR vereinten Parteien und Massenorganisationen für diese Politik. Martina Kuhnen hat die Entwicklung seit dem vergangenen Sonntag zusammengestellt. Sonntag, 10.10 Uhr, Ortszeit. Im Persischen Golf kommt es zu Kampfhandlungen zwischen amerikanischen Kreuzern und iranischen Schnellbooten. Die US Navy versenkt 2 der gegnerischen Schiffe. Ein drittes wird schwer beschädigt. Um 10.47 Uhr startet in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas planmäßig ein iranischer Airbus. Er soll 274 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder ins 240 Kilometer entfernte Dubai bringen. Der Radarschirm des US-Kreuzers Vincent meldet kurz darauf ein sich näherndes Flugzeug. Die Besatzung des Kreuzers glaubt immer noch an Kampfhandlungen. Sie vermutet, dass es sich bei dem georteten Flugzeug um einen iranischen Jagdbomber vom Typ F-14 handelt. Die Amerikaner fordern das Flugzeug über Funk 2-mal auf, den Kurs zu ändern, erhalten jedoch keine Antwort. Kapitän zur See Rogers gibt darauf den Befehl, 2 Luftabwehrraketen abzuschießen. Um 10.55 Uhr wird der iranische Airbus getroffen. 290 Menschen kommen ums Leben. Kurz darauf, die Flugzeit nach Dubai beträgt 28 Minuten, wird der Airbus als vermisst gemeldet. Und kurze Zeit später steht fest, er ist über den Persischen Golf abgestürzt. Die erste Reaktion des Iran, das Passagierflugzeug wurde von den Amerikanern abgeschossen. Die USA dementieren. Über einen abgestürzten Airbus legen keine Erkenntnisse vor, heißt es aus Washington. Man habe lediglich Kenntnis von einem Seegefecht, bei dem auch eine iranische F-14 beschossen worden sei. Erst 9 Stunden nach dem Abschuss gibt Generalstabschef Crowe vor der Presse bekannt: We believe that the cruiser USS Vincennes, while actively engaged with threatening Iranian surface units, wir glauben jetzt, dass der Kreuzer USS Vincennes eine iranische Verkehrsmaschine über der Straße von Hormuz abgeschossen hat. Er war zu dieser Zeit in ein Seegefecht mit iranischen Schiffen verwickelt und handelte in Selbstverteidigung. Die amerikanische Regierung bedauert diesen Vorfall. Wir werden eine volle Untersuchung durchführen, aber nach unseren jetzigen Einschätzungen hatte der Kommandierende vor Ort nach den Informationen, die ihm vorlagen, Grund zu der Annahme, dass sein Schiff in Gefahr war. Er feuerte in Selbstverteidigung. And they fired in self-defense. Darüber hinaus, so heißt es in Washington, habe sich das Flugzeug außerhalb des Zivilflugkorridors befunden. Der darauffolgende Montag, der Feiertag zur amerikanischen Unabhängigkeit, ist von dem tragischen Zwischenfall überschattet. Weltweit stellt sich die Frage, wie konnte es zu dem Unglück kommen, wie konnte der Airbus mit einer um vieles kleineren F-14 verwechselt werden. Der amerikanische Präsident stellt sich voll hinter seinen Kommandanten. Er spricht von einer menschlichen Tragödie, aber auch gleichzeitig von einer gerechtfertigten militärischen Aktion. In Teheran meldet sich erstmals der greise Ayatollah Khomeini zu Wort. Er spricht von einem barbarischen Massaker und ruft seine Landsleute zum Krieg gegen die Amerikaner auf. Dienstag, 2 Tage nach dem Unglück. Die USA verstärken die Sicherheitsvorkehrungen ihrer Vertretungen im Ausland. Es wächst die Furcht vor Rache in den USA. Gleichzeitig wird auch die Grundsatzfrage über die amerikanische Präsenz im Golf wieder diskutiert. Doch anders als vor etwas über einem Jahr, als im Golf die US-Fregatte Stark von einer irakischen Rakete getroffen wurde und 37 Amerikaner starben, stehen die meisten US-Bürger jetzt hinter ihrem Präsidenten. Die Schutzmacht der zivilen Schifffahrt soll nicht klein beigeben. Im Libanon werden derweil die ersten Drohungen gegen die dort festgehaltenen amerikanischen Geiseln bekannt. Der Iran verkündet weiter seinen Anspruch auf Rache. Doch gibt es aus der gleichen Richtung inzwischen auch moderatere Töne. So erklärt Irans Botschafter Mostafavi in Bonn, man werde sich nicht provozieren lassen. Einen Tag vor dem Abschuss der iranischen Passagiermaschine wurde der Kommandeur der amerikanischen Flotte im Persischen Golf, General George Christ, mit den Worten zitiert: Die US-Navy suche einen Vorwand, um die iranische Marinebasis Kuhestanak in der Region anzugreifen. Die menschenverachtende Arroganz der westlichen Supermacht geht so weit, dass sie auf der Suche nach diesem Vorwand nicht einmal vor den Passagierflugzeugen Halt macht. 290 Menschenleben sollen die gewünschte iranische Reaktion hervorrufen, um die darauf folgenden amerikanischen Angriffe zu rechtfertigen. Ähnliche Töne auch gestern noch einmal von Parlamentspräsident Rafsanjani. Und dies, obwohl in Washington inzwischen eingeräumt wurde, dass sich der Airbus wahrscheinlich doch auf der vorgeschriebenen Route befand. Es scheint, als sei die US-Regierung sowohl innen- wie auch außenpolitisch noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. James Schlesinger, früherer US-Verteidigungsminister, auf die Frage, ob die Tragödie die amerikanische Politik am Golf beeinflussen wird, wahrscheinlich gar nicht. Die Iraner wollen und können es sich offenbar nicht leisten, sich ernsthaft mit den Amerikanern und dem übrigen Westen anzulegen. Und Amerikas Präsenz im Golf wird in der Heimat und bei den Verbündeten als notwendig und sinnvoll angesehen. Jetzt, so scheint es, beschränkt man sich in Washington und Teheran fast ausschließlich auf die Klärung von technischen Fragen. Teheran schüttet Häme über die milliardenteure amerikanische Technik. Washington sucht Ursachen für das Versagen des Systems. US-Präsident Reagan erwägt inzwischen die Zahlung von Entschädigungsgeldern an die Hinterbliebenen der Opfer. Dieses Ansinnen wird von den Iranern schroff abgelehnt. An sich stehen die Chancen für Michael Dukakis, den Gouverneur von Massachusetts, nicht schlecht, am 8. November zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt zu werden. Weit verbreitet ist die Erwartung, dass Gorbatschow während seines Polenaufenthaltes zur Ermordung polnischer Offiziere in Katyn Stellung nehmen wird, die bisher offiziell den Deutschen angelastet wurde, für die aber nach Überzeugung westlicher Wissenschaftler und der Mehrheit der polnischen Bevölkerung der sowjetische Geheimdienst NKWD verantwortlich ist. In einem Interview, das General Jaruzelski vor dem Gorbatschow-Besuch dem sowjetischen Blatt Neue Zeit gab, erklärte er, dass in der Vergangenheit Druck ausgeübt worden sei, das sowjetische Modell zu kopieren. Heute sei das anders, die Grundlage der Beziehungen sei gegenseitiges Vertrauen. In Polen sei man froh über den... eine neue Dynamik gegeben hätten. Im Verlauf seiner Visite wird Gorbatschow Krakau und Stettin, polnisch Tschechien, besuchen. Auf dem offiziellen Programm stehen am Montag unter anderem ein Gespräch mit dem polnischen Staats- und Parteichef Jaruzelski sowie die Teilnahme an einer feierlichen Sitzung des Sejm. Inwieweit es zu Gesprächen mit Repräsentanten der katholischen Kirche und unabhängiger Gruppen kommen wird, steht offenbar noch nicht fest. Aus Washington wurden derweil Gerüchte laut, die Sowjetunion plane den Abzug ihrer Truppen aus Ungarn. Die Meldungen wurden durch Andeutungen ungarischer Politiker unterstützt. Wie wahrscheinlich aber ist ein solcher Truppenabzug? Antworten von Klaus Kunze. Die sowjetischen Truppen auf ungarischem Boden gehören zur Gruppe der Streitkräfte Süd. Nach Auskunft von Außenminister Peter Varkony beläuft sich ihre Stärke derzeit auf etwa 60.000 Mann. Gemeinsam mit den auf 103.000 Mann geschätzten ungarischen Streitkräften stehen die sowjetischen Soldaten in Ungarn mit seinen Grenzen zum blockfreien Jugoslawien und dem neutralen Österreich nicht unmittelbar NATO-Truppen gegenüber. Der strategisch also nicht wie vergleichsweise die DDR oder die CSSR vorgeschobene ungarische Raum wäre vielleicht am ehesten für eine Reduzierung sowjetischer Truppen ohne große Einbuße an Sicherheit geeignet. Allenfalls wäre das aber momentan als symbolische Geste, als Geste des guten Willens zu verstehen. Nicht zu übersehen ist aber, dass NATO und Warschauer Pakt anderthalb Jahrzehnte lang in den Wiener Verhandlungen um jeden Mann feilschen, der abgezogen werden soll. Es hat in diesen Jahren keinerlei Fortschritt gegeben. Das heißt, jeder schraubt den Preis für eine Reduzierung so hoch wie möglich, verschenkt wird nichts. Hätte vor 3 Jahren jemand öffentlich vorausgesagt, was jetzt in der Sowjetunion geschieht, die Politiker, Wissenschaftler und Ostexperten aller Richtungen hätten das für gänzlich ausgeschlossen und den Mann für verrückt erklärt. Da es aber in Moskau, wie in unseren Medien, Mode wird, Lenin zu zitieren, möchte ich jenen Satz von ihm in Erinnerung rufen, der da lautet: Die Wirklichkeit ist immer klüger als wir. Und das ist wahr gesprochen, obwohl wir den Kommunistenführer nicht besonders gern als Propheten bestätigen, denn so viel haben wir nicht nur gelernt, sondern schon mit der von allerhand Fremdstoffen versetzten Muttermilch eingesogen. Dennoch riskiere ich, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den einen Schelm noch anderthalbe draufzusetzen, indem ich mir vorstelle, wir hier in Deutschland, was immer das auch sein mag, hätten auch einen Herrn Gorbatschow geschenkt bekommen von der gütigen Geschichtsfee, besäßen also einen munteren Gorbi, der statt in Moskau, in Bonn sein Wesen triebe und das Land nicht zwischen Minsk und Wladiwostok durcheinander brächte, sondern zwischen Kiel und München. Da nun das Stichwort München gefallen ist, riecht es flugs nach steuerbefreitem Flugbenzin und ich stelle mir vor, unser deutscher Gorbi legte den Finger auf die Flugbenzinwunde und artikulierte deutlichst seine Meinung. Das ganze Volk ist dagegen, sagte er. In welcher abgehobenen Welt leben eigentlich gewisse Partei- und Staatspolitiker, so weit von der Basis entfernt, dass sie nicht mehr vernehmen können, was das Volk, dieses Souverän, sagt? Natürlich nehme unser hiesiger Gorbi den kleinen Himmelfahrtsskandal nur als pars pro toto. Da es sich aber ums Fliegen handelt, sparte er gewiss die anderen Flugskandale nicht aus. Von wegen runter kommen sie immer, die teuren Militärmaschinen jeden Tag etwa im Schnitt, haut eine ungespitzt in den Boden. Was ist, fragte unser Gorbi, wenn so eine Maschine ein Atomkraftwerk trifft? Die seien sicher genug ausgelegt, antworten ihm die Techniker. Doch unser Gorbi fragte, ob sie dafür ihren Kopf hinhalten möchten, statt den der Anwohner. Und gewiss käme er nun auf den Tieffluglärm zu sprechen. Etwa, da schickt ihr Genossen protzige Luftwaffenausstellungen ins Land, nach Landau und Hockenheim und wo all überall die Verteidigungsnotwendigkeiten das Wort im Munde unhörbar machen, weil der Lärm schon mit der Richterskala gemessen sein muss, die eigentlich für Erdbeben gedacht war. Doch, Genossen, kann unsere Partei dem Volk wirklich eine solche Dauerlärmlast aufbürden? So etwa, spräche unser Gorbi, gäbe es ihn. Und er nehme sich den Bürokratismus vor, der im Lande herrscht, die Bürokraten, die von ihm leben, die Parteien, die vor der Wahl das Blaue vom Himmel versprechen und nach der Wahl pünktlich an Gedächtnisverlust leiden, ohne dass jemand aus dem Himmel dreinfährt. Nun ja, ich weiß natürlich, wir benötigen einen solchen Gorbi gar nicht, denn wir sind eine pluralistische Demokratie mit einem Grundgesetz, das pünktlichst eingehalten wird, anders als in Russland, diesem Asien. Wenn Gorbi in Moskau jetzt gestatten will, dass die schlimme Wahrheit über den schlimmen Stalin öffentlich gesagt werden kann, so besaßen wir diese Freiheit schon immer. Der Archipel Gulag war schon immer für uns ein Thema, mit dem wir das Thema Auschwitz minimalisieren konnten. Wir trauten Stalin nie. Selbst der Führer ist ihm bekanntlich im Juni 41 mit seinem Angriff nur zuvorgekommen, sonst hätte Stalin uns überfallen. Der Führer war wacher und schlauer als der Asiate. Auch die Mittäterschaft ist für uns kein Thema, so wie jetzt in Moskau, wo hohe Herren der Mittäterschaft angeklagt werden in freier, öffentlicher Rede. Hitlers Mittäter hingegen wurden gleich nach Kriegsende dieser unseren Befreiung, an der wir zweifeln, angeklagt und hingerichtet, soweit sie nicht bald freigelassen wurden, um die neue Armee und Wehrwirtschaft aufzubauen. Also braucht's auch dafür keinen Gorbi, wie ich leicht gedemütigt einsehen muss. Ich verstehe die Gegenargumentation unserer hiesigen Anti-Gorbi-Konservativen. Gorbi wolle die Rüstung beschränken, noch mehr Raketen-Null-Wüsten schaffen und den Militärs den Etat zusammenstreichen. Wo kämen wir denn dahin? Gorbi sagt, es sei ein Fehler Moskaus gewesen, der Supermacht USA immer mit paritätischer Rüstung entgegenzutreten, statt mit einer einfallsreichen Friedenspolitik. Er mag ruhig abrüsten in Moskau, argumentieren unsere konservativen Gorbi-Gegner. Wir hingegen können uns weitere Nulllösungen nicht erlauben, sonst überfällt uns der hochgerüstete Russe, wie schon einmal 1941, als wir nicht hochgerüstet genug gewesen sind und so die Beute Stalins wurden, der bekanntlich bis an unsere Elbe vordrang, wo er noch immer widerrechtlich steht, während unsere damaligen und heutigen Westalliierten völlig zu Recht uns und unseren Luftraum bevölkern. An diesem schönen Wendepunkt fühle ich mich beinahe überzeugt davon, dass wir einen Gorbi bei uns nicht brauchen. Allein, es gibt ja noch die DDR. Das andere Deutschland fällt mir ein, das uns immer einfällt, wenn uns sonst nichts mehr einfällt. Also, Hand aufs Herz auf der Linken, brauchte die DDR nicht wenigstens einen Gorbi, sei es auch nur einen ganz kleinen? Kaum gedacht, schon dementiert. Die DDR nämlich hat, was Moskau jetzt reformieren will, schon längst reformiert. Was zu beweisen, sie sofort den Genossen Walter Ulbricht aus der Gruft holt, der in der Parteipresse als demokratischer Schutzheiliger herumgereicht wird. Ulbricht ersetzt Gorbi. Ich verstehe. In der DDR alles okay. Die Herren im Politbüro, lauter gestandene, erwachsene Männer in der Blüte ihrer 70er und 80er Jahre, könnten einen Jugendlichen wie diesen Gorbatschow niemals akzeptieren. Der Knabe pubertiert ja noch. Da könnten sie auch gleich einen Skinhead im Politbüro aufnehmen. Da sei Stasi-General Mielke vor, der 90-Jährige, der die Interessen der DDR-Jugendlichen und ihrer FDJ hinreichend vertritt und mit Feuer und Bullenknüppel. Ganz wie im freien Westen, so hat man das Weltniveau erreicht, das Gelobte. Kein Gorbi also im deutschen sozialistischen Staat. Ob wir nicht doch hier im Westen vorangehen müssten, Entwicklungshilfe leistend, der Stärkere als der Klügere, der nicht nachgibt, sondern vorangeht auf dem steinigen Friedenspfad? Ich stelle mir Gorbi in Bonn und Godesberg vor, vielleicht in der Beethovenhalle, wie er wie Gorbi in Moskau zu 5000 Russen, zu 5000 Deutschen spricht, offen ehrlich, werbend um seine Reformation, den neuen Menschen, neuen Weg, die Demokratisierung des Landes an Haupt und Gliedern. Aber gehen überhaupt 5000 Menschen in die Godesberger Halle? Oder würde es eine Versammlung unter freiem Himmel mit peinlichem Anklang an irgendwelche obskuren Friedensprotesttreffen an der Bonner Universität? Und wer von unseren tüchtigen Politikern sollte das schwere Los auf sich nehmen, vor 5000 Bürger hinzutreten und um eine tiefgreifende Veränderung zu werben? Wir brauchen uns nicht zu verändern. Wir sind verändert genug, höre ich unsere Gorbi-Feinde ausrufen. In der Tat, sie wollen in die Zeit vor den 1945er Veränderungen zurück. Heim ins frühere Reich mit alten Grenzen, mit den altvertrauten, lieben Ideen. Wir haben schon viel zu viel Demokratie. Das sagen unsere Antigorbisten nicht so laut, doch ich vernehme ihr Flüstern. Welchen Ärger machen ihnen gewisse Medien? Nicht alle, gewiss nicht, doch einige. Na, sagen wir, einige wenige Kritikaster in einigen wenigen gewissen Medien. Die Russen, diese Roten dort drüben in Asien, nun, die sollen sich nur den Schiefer der Kritik tief einziehen. Werden schon sehen, was sie davon haben, wenn das Volk nicht mehr stillsteht auf Kommando. Aber ja doch, vom rechten deutschen Standpunkt aus betrachtet, braucht Moskau seinen Gorbatschow. Das nützt uns im Westen. Wir selbst jedoch brauchen keinen. Nein, gewiss nicht. Auch keinen kleinen, halben. Ein Gorbi in Moskau reicht vollkommen aus. Darin stimmen die beiden deutschen Staaten überein, was nur beweist, dass die Einheit der Nation keineswegs so kaputt und vergangen ist, wie böse Zungen behaupten. Nein, wir brauchen keinen Gorbi. Wir dürfen keinen brauchen. Und wer in Bonn oder und Ostberlin doch seinen Gorbi haben möchte, dem antworten wir, geh doch rüber nach Moskau. Der Iran will die gespannte Lage am Persischen Golf nach dem Airbus-Abschuss auf diplomatischem Weg entschärfen. Zunächst nach Polen. Dort ist heute Vormittag auf dem Warschauer Flughafen der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow eingetroffen. Gorbatschow bleibt 6 Tage. Der Leitung des Gipfeltreffens der Warschauer Paktstaaten am Freitag und Samstag ist ein 4-tägiger Staatsbesuch vorgeschaltet. Heute Nachmittag wird der Gast aus Moskau eine Rede vor dem Sejm, dem polnischen Parlament, halten. Sie wird überall in der Volksrepublik mit einiger Spannung erwartet. Denn die Polen hoffen, dass der Sowjetführer auch auf die Frage des Massakers an polnischen Offizieren im September 1939 durch die Rote Armee im Wald von Katyn eingehen wird. Der Bericht aus Warschau, Jürgen Fietig. Mit Bruderküssen begrüßte Staats- und Parteichef Jaruzelski den sowjetischen Generalsekretär auf dem Flughafen in Warschau. Perestroika, das ist es, stand auf einem Transparent und auf einem anderen Bündnis auf neue Art. Gleich am Flughafen und auf der Fahrt in die Stadt suchte Gorbatschow mehrmals das Gespräch mit der wartenden Menge. Die Menschen klatschten immer wieder Beifall. 6 Tage lang bleibt Gorbatschow in Polen. Seinen ersten großen Auftritt nach der Begrüßungszeremonie und Kranzniederlegungen hat der sowjetische Generalsekretär heute Nachmittag mit einer Rede im polnischen Parlament. Die Reformer um Staats- und Parteichef Jaruzelski erhoffen sich eine weitere Stärkung ihrer Position. Außer Warschau besucht Gorbatschow auch die alte Königstadt Krakau, das Lenin-Museum in der Nähe von Zakopane und die Hafenstadt Stettin. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit Arbeitern, Jugendlichen und Intellektuellen. Möglicherweise kommt Gorbatschow auch mit Vertretern der katholischen Kirche zusammen. An den offiziellen Freundschaftsbesuch schließt sich ein Gipfeltreffen der Parteichefs des Warschauer Paktes an. In Warschau gab es keine Bestätigung dafür, dass Gorbatschow neue Abrüstungsvorschläge machen wird. Die polnischen Medien veröffentlichen seit Tagen Lobeshymnen auf den sowjetischen Generalsekretär und seine Politik. Die Parteizeitung Tribuna Ludu sieht die polnischen Reformen im Gleichklang mit der Perestroika. Man sei sich auch einig in der Notwendigkeit, das stalinistische Erbe völlig zu überwinden. Selbst das Thema Katyn sei kein Tabu mehr. Im Wald von Katyn haben die Sowjets im Jahre 1940 mehr als 4000 polnische Offiziere ermordet. Während die Parteizeitung auf die gemeinsame Historikerkommission hinweist, die sich mit dieser Frage beschäftigt, verlangt die Führung der verbotenen Gewerkschaft Solidarität von Gorbatschow klare und eindeutige Worte über die stalinistischen Verbrechen, für die Katyn ein Symbol sei. In einer Erklärung der Solidarność heißt es, die Änderungen in der Sowjetunion erweckten Hoffnungen. Gorbatschows Besuch könne von großer Bedeutung sein, wenn er Systemveränderungen in Polen begünstige und zu einem neuen Modell der polnisch-sowjetischen Beziehungen beitrage. Die Polen verfolgen die Politik der Perestroika mit Interesse und viel Sympathie. Noch nie war in Polen ein sowjetischer Generalsekretär so populär wie Gorbatschow. Ein Lied auf ihn wurde zum Hit, der auch heute früh wieder im polnischen Radio erklang. Andrzej Roszkiewicz, ein bekannter polnischer Sänger und Kabarettist, preist Michail Gorbatschow und die Perestroika. In dem Lied heißt es: Es weht der Frühling vom Osten. Ich liebe den Frühling. Vielleicht nistet er sich auch bei uns für immer ein. Vielleicht treten die Hüter der Lüge und der Finsternis für immer ein. Vielleicht treten die Hüter der Lüge und der Finsternis für immer den Rückzug an. Auf Russisch singt Roszkiewicz weiter: Michail, Michail, dies ist ein Lied für dich, damit die neuen Reformen Erfolg haben. Du schaffst eine neue Welt. Du bist kein Englischer, kein Französischer, du bist ein russischer Held. Wieje wiosna ze wschodu, wieje wiosna na dobre. Kocham wiosnę, moją siostrę i twe oczy modre. Może wiosna... Die Gorbatschow-Reise nach Polen beschäftigt auch die internationale Presse, die der Frage nachgeht, ob Gorbatschow seinen Perestroika-Kurs auch in die kommunistischen Bruderländer exportieren will. Die in Rom erscheinende La Stampa schreibt: Reform und Öffentlichkeit sind die beiden Schlüsselwörter des neuen sowjetischen, polnischen Wörterbuchs. Diese Wörter müssen so in die Provinzen des kommunistischen Reichs übertragen werden, dass jede dieser Provinzen in voller Unabhängigkeit nationale Übersetzungen finden können, die der erneuerten Doktrin des Kreml entsprechen. Es handelt sich also um einen Prozess, der in ganz Osteuropa nicht rückgängig gemacht werden kann, auch wenn heute nicht alle Partner Moskaus in der Lage sein mögen, im Gleichschritt die Straße von Perestroika und Glasnost einzuschlagen. Das schreibt La Stampa. Im britischen Daily Telegraph steht: Gorbatschow kann vor allem das erreichen, was der polnische Führer General Jaruzelski nicht kann. Er kann mit den Massen kommunizieren. Eine äußerste Ironie seiner Reise könnte es sein, dass sie sich für General Jaruzelski als gefährlicher erweist als die ganze Serie von Papstbesuchen. Wenn man jüngsten Meinungsumfragen glauben kann, dann ist der sowjetische Führer in Polen bereits populärer als sein Gastgeber. Wenn Gorbatschow seinen Ruf unter den Polen weiter stärken kann, dann wird wenig Ruhm auf General Jaruzelski abfärben. Soweit der Daily Telegraph. Die in Paris erscheinende Libération verlangt von Gorbatschow ein klares Wort zu den Verbrechen der Stalin-Ära an den Polen. Nach den Feststellungen von Experten des Internationalen Roten Kreuzes sind von den Sowjets 1940 4000 polnische Offiziere ermordet worden. Diese Massengräber von Katyn haben für die Polen auch einen symbolischen Charakter. Libération schreibt: Für zahlreiche Polen kann die Nummer 1 der Sowjetunion dem Drama von Katyn nicht ausweichen. Wenn Gorbatschow wünscht, die Perestroika zu exportieren, wäre Polen genau der richtige Ort. Wenn Gorbatschow vorhat, eines Tages die Brezhnev-Doktrin von der begrenzten Souveränität der Länder des Blocks aufzukündigen, warum sollte er dann nicht mit Katyn beginnen? Wenn Gorbatschow beabsichtigt, eines Tages das letzte Weltreich zu entkolonialisieren, warum sollte er nicht mit Polen anfangen, der rebellischsten Kolonie? Soweit die Kommentierung in der Libération. Im Quotidien de Paris heißt es zur polnisch-sowjetischen Vergangenheitsbewältigung: Fast 50 Jahre danach können die Polen den Sowjets noch nicht verzeihen, dass sie ihnen die Bestattung ihrer Toten verweigert haben. Dieses geleugnete Massaker, auf das man noch nicht einmal Anspielungen machen darf, um den großen Bruder nicht zu verstimmen, macht aus diesen Mordopfern schändliche Tote, während der Mörder befehlend umherstolziert. Heute erwarten die Polen von Gorbatschow voller Hoffnung, aber ohne übertriebene Illusionen, ein Eingeständnis, wenn schon nicht eine Reuebezeugung. Damit würde er beweisen, dass seine Perestroika nicht nur für den Hausgebrauch gilt, sondern dass die Zeit der Verachtung und der Lüge vielleicht eines Tages vorbei ist. Vorhang auf zum Sommertheater oder wird's ernst in der FDP, Land auf, Land ab, liebäugeln, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen, mit einer Neuauflage eines Regierungsbündnisses mit der SPD, auch in Bonn. Der Hamburger FDP-Fraktionsvorsitzende Wiegand hält die Rückwende für möglich und nötig, nennt die unsinnig schädliche Quellensteuer und die seiner Meinung nach umweltpolitisch verheerende Erdgassteuer die Diskussion erneut um Paragraph 218 und die Ostpolitik. Może wiosna też u nas już na dobre zagości. Może wreszcie zrejterują stróże kłamstwa i ciemności. Michaił, Michaił, etatist, podatiwiasz, to by nowy reformy zastawiony za kajka. Michaił, Michaił. Ja, ein schöner Empfang, Herr Kramer. Ich weiß ja nicht, ob die polnische Führung, ob die da oben alles nur falsch machen, aber es ist ja wohl doch so, dass die Polen einfach nicht mitmacht. Auch wenn